herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Antcasts. Episode 503 steht an, mit Volldampf in die Unabhängigkeit. So sieht's aus. Und ich fange gleich an heute mit den Themen. Gesetz zur Passwortherausgabe macht die Umstrukturierung der Daten bei mir absolut nötig. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, das ebenfalls zu tun. Ich habe in der Rios Wochensicht ja letzte Woche und jetzt eben auch gerade heute darüber nochmal gesprochen, was das eigentlich bedeutet. Davon sind auch Blogs und Podcasts betroffen, also auch hier die Sache, eigentlich alles, wo man noch seine Meinung äußern kann, egal wie, ja, ist dann möglicherweise davon betroffen. Aber ich möchte es jetzt hier gar nicht so groß erklären. Ich möchte mich hier darüber auslassen, was das für Google bedeutet. Google hat hier einen schweren Stand. Google hat es wirklich schwer, aber ich kann halt keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Eigentlich sollte niemand mehr Rücksicht drauf nehmen. Zuerst war ja die Sache mit Your Way. Ja, auch da konnte jetzt Google eigentlich nichts dafür. Außer, dass es eben ein US-amerikanisches Unternehmen ist, okay. die Geschichte hier ist ähnlich gelagert. Auch hier kann Google eigentlich nichts dafür. Aber wenn eben zum Beispiel Blogger oder eben zum Beispiel Podcaster jetzt wenn das Gesetz verabschiedet ist, noch ist das ja nicht in trockenen Tüchern, ja, aber man will es offenbar noch durchgehen, bevor diese Regierung abgewählt wird. Aber das Problem ist nun natürlich klar, die Daten wären dann offen. Ja, das heißt, das Passwort muss herausgegeben werden. Und was das bedeutet für Google, dürfte ja klar sein. Da Google eine Vielzahl von Diensten hat, sind dann eben auch eine Vielzahl von Daten offen. Beispielsweise geht es darum, zum Beispiel für Hate Posts oder ähnliches, ja, wenn dann zum Beispiel ein Podcast davon betroffen ist, was Hate ist, das wird sich dann in den nächsten Jahren noch zeigen, ne? Also, ja, so haben wir ja auch bei der Autobahn, bei diesen Mautstationen gesehen, ja, beziehungsweise hier bei diesen Mautkameras, ne, nur für schwerste Vergehen und Fahndungen und so weiter. Und jetzt gibt es ein generelles Scannen, ja, unglaublich. Aber egal, jedenfalls, wenn ihr dann sagt, der Typ ist ein Arsch, ja, so, dann könnt ihr dann irgendwann dafür belangt werden. Dahingehend, dass eben euer Passwort herausgegeben werden muss von dem Anbieter. Und damit ist eben nicht nur euer Blog oder euer Podcast betroffen, sondern es ist ja euer gesamter Google-Account damit betroffen. Denn mit demselben Passwort kann man zum Beispiel auf all eure Mails zugreifen, auf all eure Drive-Dateien, auf alles, auf euer ganzes Leben, wenn ihr mit Google hier verbandelt seid. Gerade die Leute mit Android-Geräten natürlich sind davon ja betroffen, denn da wird ja eine Unzahl von Informationen gespeichert, mit denen man eben auch Zugang haben kann durch ein einziges Passwort. Ihr seht, das ist ein riesengroßes Problem und das führt natürlich dazu, dass ich die Daten umstrukturieren muss. Ich werde in den nächsten Wochen, egal ob das Gesetz jetzt durchkommt oder nicht, ich werde jetzt in den nächsten Wochen zunächst mal versuchen, die Blogs und einen Podcast auf einen Planken-Account zu ziehen, sozusagen, ja, so dass mein privater Account davon nicht betroffen ist. Sollte es mal irgendwann dazu kommen, ja, ich sehe schon so in 10 Jahren, ja, wird wahrscheinlich schon die Hälfte von dem, was ich hier vor in den letzten 10 Jahren gesagt habe, dann wahrscheinlich schon genug Anlass bieten. Ja? Darf man da überhaupt noch Kritik an Regierungen überhaupt äußern? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Naja, aber auf jeden Fall, genau deswegen ziehe ich dann eben die Daten oder die Blogs rüber. Alle anderen Daten habe ich jetzt die Woche schon mit begonnen. Ihr wisst ja, das ist so bei mir so ein langsamer Prozess. Der wird halt jetzt durch diese Sache noch weiter beschleunigt. Ja? Bisher habe ich zum Beispiel noch Gmail in Benutzung gehabt. Das wird sich auch ändern. Ich habe damit angefangen, Mails zu löschen. Ich habe ja immer, wie es auch so von Google propagiert wurde, ja, statt löschen, ne, Archiv, so damit man alles hat, wenn man nochmal was nachgucken will. Ne? Das habe ich jetzt natürlich eingestellt, diese Vorgehensweise. Ich habe ja meine E-Mail-Adresse auch schon auf einen sicheren Anbieter gezogen. Wobei, das ist auch so eine Geschichte, ja. Deutscher Anbieter ist davon direkt betroffen. Also auch da ist natürlich die Frage, was kann man da tun? Ja, letztendlich werde ich dann nur die notwendigsten Mails dann herunterladen von Gmail. Und alles andere platt machen. Also löschen. So. Dann ist da auch mal ein platter Account. G-Drive ist jetzt auch leer sozusagen. Da habe ich auch nur noch wenige Sachen drauf. Das wird morgen im Laufe des Tages dann ebenfalls leer sein. Und dann ist das Drive eben auch nur noch eine leere Hülle. Hier habe ich auch einen anderen Anbieter, bei dem ist nicht ganz klar, ob der davon betroffen wird. Vermutlich nicht, weil er auch außerhalb der EU ist. Mal gucken wir mal. Da sind notfalls auch noch andere Sachen möglich mit Verschlüsselung, ohne dass diese Firma das Passwort überhaupt hat. Also das heißt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und damit war es das dann. Ich habe in der Rios Wochensicht heute auch erklärt, gut, man könnte dazu gezwungen werden, das will jedenfalls der Florian Post von der SPD. Der möchte die Leute auch notfalls ein halbes Jahr in Beugehaft nehmen, wenn sie nicht ihr Passwort sagen. Ja, dazu kann ich nur eins sagen, niemals würde ich mein Passwort rausgeben. Wir leben in einem Rechtsstaat und da sind Gesetze und da darf man auch nicht Leute dazu zwingen, das Passwort herauszugeben. Und so ist es momentan jedenfalls noch. Da werde ich drauf bestehen. Also ihr seht, momentan brennt es an allen Ecken und Enden hier. Nicht nur Your Way, jetzt auch noch Bundesregierung und man sieht ganz klar, wohin der Trend geht. Und ich ziehe eben auch da weitere Konsequenzen. Wie gesagt, die Mails werde ich dann offline nehmen. Ja, das ist unglaublich. Back to the past, muss ich sagen. Ja, zurück in die Steinzeit geht es da für mich, in die digitale Steinzeit. Jetzt kann ich meine Mails bald nur noch offline verwalten, wie vor. Was weiß ich, ich glaube, wie lange mache ich das jetzt schon? 15 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, wo die Mails alle online sind, ich nur noch zugreife. Die Zeiten der IMAP-Server sind jetzt wieder vorbei. Jetzt gibt es wieder die POP-Server. Ja? Das heißt, man lädt sich die Mails herunter und die werden dann automatisch vom Server gelöscht. Ja? Sodass dann, wenn eben hier jemand Zugriff auf das Passwort von einem Server hat, dass der dann eben nur einen leeren Mail-Account sieht. Wunderbar. Ne? Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Den Schritt, wie ich den gehen werde, wird sich noch zeigen. Ich habe mir schon eine 10 Jahre überlegt, ob ich vielleicht hier einen kleinen privaten Mail-Server auf Raspberry Pi-Basis einrichte. Das wird sich zeigen, da würde dann quasi selbstständig in regelmäßigen Abständen die Mails herunterladen und würde dann eben hier die Mails von hier aus verteilen auf meine Geräte, so dass ich hier quasi selbst ein System habe, ein abgeschottetes System. Und dann ja, könnte man mich gerne dazu zwingen, das Passwort herauszugeben. Dann würde ich mal kurz einen Stinkefinger zeigen und vielleicht auch mal 6 Monate in Bau. 6 Monate zahlt der Staat für mich, ist doch auch nicht schlecht. Ja. Aber da kenne ich nichts, da bleibe ich hart. Ja. Gut, also so viel zu dem. zu dieser Sache, aber damit ist ja noch nicht alles abgegolten. Es geht ja noch viel, viel mehr. Es gibt ja noch viel, viel mehr, was da hinten dran hängt. Wie gesagt, die Blogs werde ich rüberziehen von anderen Accounts, dass die schon mal getrennt sind davon. Was war's noch? Ich habe mir das extra. Ah ja, Google Fotos. Ja, genau. Oh, Leute, eine Ära ist jetzt zu Ende gegangen. Ich habe ja gesagt, ich habe schon seit geraumer Zeit jetzt meine Fotos auf einen anderen Anbieter geroutet. Ja, eigentlich auf zwei. Damit die Backups sicher sind. Und bisher war aber immer noch die abgespeckte Version, also die kostenlose Version, wurde immer noch bei Google gespeichert, insbesondere die Videos. So dass ich hier noch einen zusätzlichen Speicher habe, beziehungsweise eine zusätzliche Zugriffsmöglichkeit habe. Damit ist es vorbei. Seit vorgestern ist diese Funktion abgeschaltet und meine Fotos werden ab sofort nicht mehr synchronisiert mit Google Fotos. Genau aus diesem Grund. Denn was sind da für Sachen drauf? Ja, ganz klar, alles Mögliche, da sind private Aufnahmen drauf, ja. Beispielsweise auch, ich versuche es zwar immer zu vermeiden, aber als ich mal da durchgeguckt habe, sind doch etliche Fotos aufgetaucht, wo zum Beispiel meine Finger zu sehen waren, wegen den Fingerabdrücken, ja, die man ja aus solchen Fotos auch locker rekonstruieren kann und so weiter und so weiter. Und das alles ist eben nicht sehr erbauend, ja, wenn man das da sieht in Hinblick auf die Passwortherausgabe, und deswegen geht das natürlich nicht. Die Synchro ist jetzt gestoppt. Wenn die Sachen mit der Mails und Drive abgearbeitet sind, werde ich mich daran machen, sukzessive die Fotos natürlich erstmal komplett herunterzuladen als Archiv. Dann die alten, die jetzt bei dem neuen Anbieter noch nicht drin sind. Das sind noch einige von den vergangenen Jahren, viele Jahre. Ja, die werde ich dort dann hochladen. Und dann werden diese Fotos auch gelöscht werden von Google Fotos. Ja. Alle bis auf die eben in den Alben, die ich geteilt habe mit Leuten, drin sind. Die bleiben erstmal drin, logischerweise. Ja. Und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Ja, das wird noch eine Menge Arbeit geben. Aber so ist es. Ja. Also jetzt ist nicht nur der Google Android Exit bei mir im vollen Gange, sondern der komplette Daten-Exit von Google. Und ja, wie gesagt, also Google kann einem schon fast leid tun, aber die haben da auch selbst ein bisschen mit verschulden. Zu spät kommt jetzt beispielsweise die Ankündigung, dass man eben jetzt doch eine Ausnahmegenehmigung bei der US-Regierung beantragen möchte, damit eben Huawei doch die Google-Services weiter ganz normal nutzen kann. Erstmal ist es sehr, sehr fraglich, ob diese Ausnahmegenehmigung erteilt wird. Und zweitens ist es absolut nicht vertrauenswürdig mehr, jetzt dort das hier zu forcieren und die Regierung jetzt davon hier zu überzeugen, dass die Geschäfte mit Huawei wichtig sind. Das hätte ganz, ganz, ganz am Anfang gemacht werden müssen, und da hätte Google eine knallharte Position für Huawei einnehmen müssen. Das haben sie nicht getan, und von daher sehe ich hier überhaupt kein Vertrauen mehr hinsichtlich dieses Vorgehens. Wahrscheinlich haben die jetzt gesehen, verdammt, wir werden hier Millionen und Millionen an Dollars verlieren, wenn Huawei jetzt sein eigenes System tatsächlich auf den Weg bringt. Und das machen die ja gerade, später dazu mehr. Jetzt kriegt man eben Angst. Aber da geht es nur ums Geld. Und das ist ehrlich gesagt mir vollkommen Schnuppe. Der Zug ist abgefahren. Und da bin ich auch ein bisschen so prinzipbehaftet, ja, ich will das jetzt nicht mehr. Es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Das geht mir zu lange und da will ich auch nichts mehr. Und da ist, jetzt habe ich wiederum Angst, dass das Your Way, wenn, also nur mal angenommen, das würde genehmigt werden und Google darf weiterhin ganz normale Google Services liefern zu Your Way, dann habe ich Angst, dass Your Way den europäischen Kunden nicht mehr die Möglichkeit lässt zu sagen, goodbye Google und auf die Your Way Mobile Services umschalten kann, ja. Und dann, ich bin so weit, dass ich dann auch Your Way den Rücken kehren würde. Ich will kein Google mehr. Ganz einfach. Bäm. So sieht's aus. So, dann let's have a look auf die weiteren Sachen. Ja, ich habe noch was gemacht. Und zwar habe ich Signal getestet. Die Woche. Ich habe Signal installiert. Und zwar die Version ohne Google Play Store. Die gibt es nämlich tatsächlich. Ich habe den Link in den Shownotes drin. Bei signal.org kann man sich über die Adresse, Moment, ich sag's euch auch schon mal. Also signal.org/android/apk. Wenn ihr auf die Signal-Seite geht, habt ihr keine Möglichkeit, dieses Verzeichnis auszuwählen. Ihr müsst also direkt dieses eingeben, signal.org/android/apk. Und dann kommt ihr auf die Seite, wo ihr die Non-Play Store-Version herunterladen könnt, ja, von Signal. Aber wie auch immer, ich habe den Signal Messenger getestet. Letzte Woche habe ich Telegram getestet. Da ist mir das Gesicht runtergefallen, so schlecht war der. Und bei Signal war es ein bisschen anders. Ja. Der einzige Kritikpunkt ist aber auch hier, dass man bei der Installation quasi nur nach den Rechten gefragt wird, zum Beispiel aufs Telefonbuch zuzugreifen, dass man aber nicht schon vorher auswählen kann, nein, bitte nicht auf das Telefon, bitte nicht die Kontakte auf den Signal-Server überspielen, sondern das kann man nur im Nachhinein, nach der Installation, nachdem man hier das schon durchgewählt hat, kann man da sagen, nein, nicht abgleichen, nicht die Freunde automatisch hinzufügen, denn unglaublich, ja, genau das, was eigentlich bei so einem super sicheren Messenger eben nicht der Fall sein sollte, wurde das Telefonbuch überspielt, abgeglichen und auf einmal hat sich auch tatsächlich schon jemand über Signal bei mir gemeldet. Ja, nicht gut. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das Konzept viel, viel unkomplizierter und wirkt durchdachter als jetzt bei Telegram. Es ist aufgeräumt, es ist nicht so verwirrend. Ja, man kann hier Stickers beispielsweise ganz simpel einfügen. Neue Sticker-Packs allerdings kann man nur über Links laden im Internet. So kann man auf der Suchmaschine seines Vertrauens, kann man dann eben zum Beispiel nach diesen Signal Sticker-Packs suchen. Und dort gibt es jede Menge, ja, sehr, sehr viel. Und das freut mich natürlich. Es gibt kein System, wo man Sticker kaufen kann oder ähnliches. Entsprechend, klar, ist alles natürlich kostenlos. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, weil dann eben zum Beispiel große Firmen ihre Merchandise-Sachen eben nicht anbieten werden. Das heißt, da kann man dann höchstens im Internet irgendwas finden, was vielleicht nicht so rechtlich okay ist. Und das wollen wir ja auch nicht. Also von daher sind die Sticker-Packs da, also was die Installation betrifft, mit Vorsicht zu genießen. Aber man findet viel Interessantes und Schönes, was auch okay ist. Und von daher ist das noch akzeptabel, dieser Mechanismus. Also frei ist er auf jeden Fall. Ne? Das bedeutet ja, ihr habt hier keine Kontrolle über die Sticker-Packs. Die Firma hat keine Kontrolle. Niemand hat Kontrolle über diese Sticker-Packs. Das sind halt Sticker-Packs, die man halt per Link über Signal da quasi herunterladen kann, nicht schlecht. Okay, das macht also Spaß. Auch das Messaging geht wunderbar, Spracherkennung, Fotos kann man einfügen, alles funktioniert da relativ gut. Man kann Bilder, Videos einfach einfügen, Dateien, wenn man auf das Plus klickt. Das da haben die sich wirklich nicht wie Telegram, sondern die haben wirklich da von der Klarheit fast schon so ein bisschen wie Line, also recht einfach, ne? Auf Plus drücken und dann könnt ihr auswählen, Bilder von der Galerie, ein GIF einfügen, das dann zum Beispiel über Giphy gesucht werden kann, ja, also über Giphy könnt ihr dann eben hier GIFs suchen, ja, wunderbar, und könnt die dann per Klick einfügen, wunderbar finde ich das, sehr schön. Dann ganze Dateien von eurem Smartphone hochladen, egal was es ist. Auch das ist eine interessante Sache. Ihr könnt Kontaktkarten hochladen oder auch euren Standort jemanden mitteilen. Alles wunderbar, geht perfekt, ohne große Probleme. Die Smileys, die hier vorhanden sind, gehen auch okay, denke ich. Das Aussehen ist zwar ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ob es hier Emoji-Packs gibt. Ja, das habe ich jetzt nicht gefunden. Man kann da ja noch mit den Sticker-Packs vielleicht ein bisschen arbeiten, ein bisschen kompensieren. Das Design, wie gesagt, von diesen Emojis ist mir ein bisschen zu Apple-lastig, aber okay, das ist eine persönliche Geschmackssache. Gut, so sieht es jedenfalls aus und ich finde, das ist ganz, ganz toll. Soweit, kommt nicht ganz an Line ran, ja, aber es ist auf jeden Fall eine sichere Alternative zu Messengern wie WhatsApp. Ich denke, damit sollte eigentlich jeder zurechtkommen. Und wie alle modernen Messenger ist natürlich auch Signal auf die Telefonnummer bezogen. Ich habe ja schon gesagt, das liegt einfach auch daran, weil eine sichere Kommunikation nur mit einem Gerät möglich ist, ja, weil da ja auch die Schlüssel vorhanden sein müssen. Und diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wäre dann nicht mehr sicher, wenn eben das überall einfach so ohne Zugriff auf dieses Smartphone genutzt werden könnte. Außerdem ist das hier eine Identifikation auch, ja, diese Nummer. Das heißt, hier läuft alles über diese Telefonnummer. Ja, ihr müsst hier nur noch eine PIN vergeben und das war's. Ja, also das da gibt es sonst nichts mehr. Ja. Und ich finde das, wie gesagt, auch nicht so, so schlecht. Ich bin das eigentlich gewohnt, auch von Line und anderen Messengern, die eben moderne Ansätze hier haben. Und ja, von daher ist das okay. Also ich finde find Signal gar nicht mal so schlecht. So, jetzt aber mal weiter. Ich glaube, wir haben jetzt schon durch diese Sache, oh Mann, jetzt sind wir ja so lang im Hintertreffen. Ja, nein. Ich habe wieder zu viel gequatscht über das eine Thema. Gut, also Newsflash, boom. Ja, das Honor 9X Pro ist ja vorgestellt worden, ja, mit 6 GB RAM und 256 GB Storage für unglaubliche 249 Euro. Ja, da hat Honor wieder was auf die Menschheit losgelassen, nicht schlecht. Die Notebooks, die vorgestellt wurden, habe ich schon darüber in der Rios Wochensicht gesprochen. Das Honor View 30 Pro 5G ist ja auch gelauncht für den internationalen Markt, aber da ist noch nicht der Preis bekannt. Ja, leider wurde da noch nicht der Preis offiziell genannt bei dieser Pressekonferenz, aber die technischen Daten: 6,7 Zoll Full View Display, 990 Kirin 5G Chipsatz, ja, 40 Megapixel Kamera hinten 12 Megapixel CineLens Movie Kamera, 8 Megapixel Telefoto Kamera, und eine, ein 4100 mAh sogenannte All-Day Battery, ja, nicht so übel, 40 Watt Supercharge und neu bei der Honor View-Reihe 27 Watt Wireless Charging. Da wurden doch offenbar viele Nutzer gehört, die unbedingt Wireless Charging haben wollten. Jetzt kann das Honor View 30 auch das. Nicht schlecht. Auch interessant, noch nicht sehr viel darüber bekannt, Multiscreen Collaboration, ja, also das heißt ein Zusammenarbeiten über mehreren Bildschirmen. Vermutlich ist hier auch eine Anbindung an diesen Smart Screen gemeint, was ich ja nicht schlecht finde und möglicherweise eben auch zum Beispiel über den Desktop-Modus. Also Honor View 30 ist wirklich der absolute Hammer, aber eben wie gesagt leider noch nichts über die genaue Verfügbarkeit. Es wurde nur gesagt, dass es verfügbar sein wird im März in Russland und anderen Ländern, ja, aber noch nichts über den Preis, während das Honor 9X Pro auch Deutschland genannt wurde als Startland, 249 Euro, wie gesagt, mit 256 GB Storage und 6 GB RAM. Jetzt gucken wir mal, was es noch gibt. Ja, vielleicht hier schmeiße ich mal so zwischen rein, ja. Huawei plant die Produktion in Frankreich von 5G-Technik. Damit wird natürlich einige Bedenken der Wind aus den Segeln genommen, ja, denn damit hat natürlich die EU auch die Kontrolle über die Produktionsmaßnahmen, ja. Also das heißt, die Sachen werden dann in Europa quasi hergestellt. So kann dann eben die EU hier mitschauen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Und das fördert natürlich das Vertrauen in die 5G-Technik von Huawei deutlich. Und es setzt auch ein Zeichen, dass Huawei auf die EU setzt, dass sie sagen, okay, Amerika will uns nicht, ja. Wir haben eine großartige Zukunft mit Europa und ich hoffe, dass Europa diese Chance nicht versaut, diese Chance nicht verpasst und hier jetzt die beste 5G-Technik der Welt auch richtig einsetzt und damit einen technologischen Fortschritt gegenüber den USA verzeichnen kann. Unabhängige Spieleentwickler haben jetzt auch gesagt, warum die Stadia-Spielebibliothek so schwach bestückt ist. Angeblich, so einige Entwickler, zahlt Google viel zu wenig für Entwicklungen für diese Plattform und deswegen halten diese Entwickler sich da zurück mit Veröffentlichungen und einige haben bereits angekündigt, sich sogar wieder zurückzuziehen von dieser Plattform. Das heißt, selbst einige, die jetzt bereits schon Games veröffentlicht haben, wollen sich wieder zurückziehen, weil Google zu knausrig ist. Meiner Meinung nach ist das ein ganz, ganz übles Zeichen, nämlich das, dass Google nicht verstanden hat, wie die Spielebranche funktioniert und nicht verstanden hat, dass man erstmal eine Plattform mit Schweiß und Blut aufbauen muss, bevor man sie abgrasen kann. Ja, das macht Sony mit jeder PlayStation-Veröffentlichung von neuen, wenn sie die Hardware, die Konsolen weit unter Herstellungspreis verkaufen, jedes Mal bei jeder Veröffentlichung und erst nach 1 bis 1,5 Jahren dann überhaupt erst Gewinne machen können mit der PlayStation. Vorher macht Sony mit jeder PlayStation Verlust, aber langfristig gesehen natürlich ein Riesengewinn. Aber das lernt offenbar Google erst, ja, muss Google erst lernen und das ist natürlich schwierig, wenn der Gaming-Markt schon so, sage ich mal, doch schon so gesättigt ist mit den renommierten Herstellern, da Fuß zu fassen wird vielleicht nicht so einfach, wie sich das Google vorgestellt hat. Sony hat auch seine Geräte gezeigt, wobei, ja, ich hätte noch ein paar Meldungen zu Huawei und Honor. Dann bleiben wir gerade nochmal bei Huawei und Honor. Zunächst mal, die Huawei App Gallery ist jetzt der drittgrößte App Store der Welt. Und zwar nach Apple und Google. So sieht's aus. Auch das ist eine Entwicklung, die abzusehen war. Vielleicht hat auch Google jetzt deswegen wirklich Angst, dass die Fälle davon schwimmen und versucht jetzt tatsächlich die US-Regierung zu bezirzen, dann doch eben das zu erlauben, dass sie weiterhin ihr Google-Services an Huawei vermarkten können. Denn das ist doch schon ein Zeichen. Ich meine, die sind quasi jetzt schon größer als der Amazon App Store. Ich meine, den gibt es ja auch noch, Amazon App Store. Und da auf diesen App Store greifen exklusiv übrigens die ganzen Fire Tablets und Fire TVs drauf, die es momentan gibt. Und dieser Store, wo es so viele Millionen Geräte bedient, ist bereits schon überholt worden von Huawei. Wow, kann ich da nur sagen. Huawei macht's auch richtig, was die an Incentives raushauen für die Entwickler. Wow, da können die sich ihre Software vergolden. Ja. So wird's gemacht. Google hätte genug Kohle. Die dürfen halt nur nicht so knausrig sein. Das hätten sie bei Stadia zum Beispiel machen können. Das Huawei Enjoy 10e mit 6,3 Zoll Display, 5000 mAh Akku und 128 GB Storage ist angekündigt worden. Ob und wann es je nach Europa kommen wird, ist unklar. Das ist so ein Zwischengerät, ja, von Huawei und interessanterweise hat dieses Gerät, man möchte es kaum glauben, man muss da zweimal lesen, ja, damit man das auch wirklich sieht, dass es wirklich da steht, ja. Das Teil hat einen Helio P35 Octa-Core-Prozessor und keinen Kirin. Mit 2,3 GHz. Da merkt ihr schon, dass es eine ganz andere Art von Gerät ist. Ja. Auch die Leistungsdaten sind nicht mehr aktuell. 4 GB RAM und 128 GB Storage. Und so ist das Gerät ganz klar im Low-End-Bereich angesiedelt. Das sieht man auch am Prozessor. Nichtsdestotrotz gehört es zu einem der besten im Low-End-Bereich. Und von daher denke ich, wird das auch seinen Weg in die entsprechenden Märkte finden. Die Märkte werden wohl hauptsächlich die China und Indien sein. Das Gerät kostet umgerechnet übrigens mit der Version 4 GB, 64 GB RAM beziehungsweise 6 GB und 128 GB RAM $143 beziehungsweise $171. Das ist natürlich ein absolut super günstiger Preis für diese Leistungsdaten auf jeden Fall. Jetzt gucke ich nochmal. Wir hatten doch noch was von Huawei. Ah ja, da. Und zwar das Mate. Huawei hat das Mate Pad Pro vorgestellt. Ein 10,8 Zoll Display Tablet mit Wireless Charging, dazu eben auch eine Tastatur, die angedockt werden kann. Ich habe ja letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, ja, weil das wurde gerade vorgestellt an dem Tag, ja, morgens. Aber ich habe noch nicht so viele Daten gehabt hier, also das mit dem veganen Leder ist schon klar, gibt es also eine Version davon. Ja. Der Screen hat eine Auflösung von 2560 x 1600 Bildpunkte Auflösung mit 540 Nits Brightness. 7250 mAh Akku, ja, nicht erschreckend, das ist natürlich ein Tablet, ganz klar, muss natürlich auch einen großen Akku haben, weil das Display auch sehr groß ist. 40 Watt Fast Charging. und 27 Watt Wireless Charging für ein Tablet. Wireless Charging immer sehr interessant. Und besonders 10,8 Zoll habe ich schon gesagt. Das Smart Keyboard kostet etwa 129 Euro. Was mich allerdings auch nicht so verwundert. Die Preise habe ich, glaube ich, letzte Woche schon genannt. Der M-Pencil kostet 99 Euro. Es gibt allerdings eine Version mit dem veganen Leder und dem M-Pencil zusammen, was relativ günstig dann ist. Moment, wo ist es dann? Ach, ich habe es letzte Woche schon gesagt. Aber die Preise starten von 549 Euro und gehen bis 799 Euro. Also, und davon sind einmal nur Wi-Fi oder auch LTE und auch eine 5G-Version gibt es davon. Gut, das war das eine. Und dann natürlich noch die MateBook X Pro im Marius Wohnsicht habe ich schon ein bisschen was erzählt. Ich muss ganz kurz noch was dazu hier auch sagen. Das sind natürlich ganz normale Notebooks, ja, ohne Android. Die werden mit Windows ausgeliefert. Zum Beispiel ist das diesjährige Modell mit einem Core i7 Prozessor ausgestattet, 16 GB Arbeitsspeicher, 1 TB Storage und die ihr merkt schon, das hat es natürlich in sich. Ja. Von daher mal gespannt, wie sich die Dinger schlagen. Die Preise sind jedenfalls sehr gut. Ich habe gesehen, da wird schon eins angeboten ab 699 Euro inklusive diese Huawei FreeBuds. Und das ist, glaube ich, ein Wert von 179 Euro, was es da dazu gibt. Also gar nicht mal so schlecht für ein Notebook. So, jetzt schau mal, jetzt geht's weiter mit anderen Sachen. Also zunächst mal, die EU will jetzt auch dafür sorgen, dass mehr austauschbare Batterien verbaut werden, nachdem sie ja allen Unmut Apples zu trotz ja durchgesetzt haben, dass es einen einheitlichen Ladestecker geben soll. Sind jetzt die Akkus dran. Man bereitet in der EU vor, dafür ein Gesetz zu in naher Zukunft zu erlassen, dass es eben Hersteller verpflichten wird, die Akkus austauschbar zu machen. Um eben hier dem Abfall, dem elektronischen Abfall etwas Einhalt zu gebieten. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern das sinnvoll ist. Ich habe die Erfahrung, also früher war ich mal ein Verfechter von ausbaubaren Akkus oder austauschbaren Akkus, aber ich habe über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich nicht notwendig ist. Die Akkus halten über die gesamte Nutzungszeit der Geräte hier über ihre Kapazität und gehen nicht kaputt. Und bei den Geräten, wo der Akku wirklich merkbar nachgelassen hat, die sind nicht mehr in wirklicher Benutzung, weil die schon längst technisch so veraltet sind, dass man die für eine normale Anwendung gar nicht mehr benutzen kann. Also es würde hier überhaupt nichts bringen, wenn ich da einen Austauschakku nehmen würde. Das würde nichts bringen, würde ich nicht machen, weil das Gerät einfach nicht mehr einsetzbar ist. Ja. Und die Akkus halten lange genug, dass eben diese Spanne ganz komfortabel überbrückt wird. Ich habe jetzt noch ein Sony Tablet Z3 Kompakt und du weißt schon, wie viele Jahre das schon alt ist und das funktioniert immer noch einwandfrei mit dem Akku. Kein Problem. Und also wenn ich den mal austauschen muss, den Akku, dann wird das Gerät schon lange nicht mehr in Betrieb sein. Also wird es nie passieren. Ja, ist nun mal so. Gut, das war einmal das. Jetzt gucke ich noch mal. Ja, genau, die Sony-Geräte. Sony hat ja auch seine neuesten Geräte hier vorgestellt. Und da ging es hauptsächlich um das Xperia 1 Mark II und das Xperia 10 Mark II. aber auch das Sony L4. Und ihr merkt schon, die Namen, da kann man sich wieder nur noch mit den Händen an den Kopf hauen. Ja, um Himmels Willen, wer macht denn diese Namen, diese Bezeichnungen? Ne? Furchtbar. Aber das war ja schon immer so ein Problem. Ne? Ich habe es ja eben schon gesagt, ne? Sony Tablet Z3 Kompakt. Ne? Oh Mann. Nur, okay, die Geräte sind technisch gut, zumindest das eine Gerät, jetzt klicke ich wirklich dauernd daneben, zumindest das eine Gerät, das Xperia One Mark II. Auch da hatte ich letzte Woche schon mal kurz darüber was gesagt. Das hat eine unglaubliche, für Sony-Verhältnisse, unglaubliche Ausstattung mit 8 GB Hauptspeicher, 256 GB Storage und das auch noch mit einer SD-Karte, Micro-SD-Karte ausbaubar. 5G-Version nur, es gibt keine 4G-Version für dieses Modell. Und Displays soll wirklich, so werden hier etliche zitiert, phänomenal gut sein. 21:9 Screen Ratio mit LDAC Audio Support für die, beispielsweise für die genialen Sony MX-1000 Kopfhörer, ja, die alle mit LDAC arbeiten und damit auch wirklich exzellente Soundqualität über Bluetooth bringen können. Und 3600 mAh Akku. Auch wasserdicht oder wasserfest nach IP65/68. Also alles super, so wie sich das gehört. Und jetzt sagen wir den Preis. 799 € wäre super. Ja, ist es leider nicht. 1200 € und damit sind die natürlich wieder zu teuer. Ich bin froh, dass Sony auf jeden Fall schon mal kapiert hat, dass technische Daten wichtig sind. Jetzt müssen sie nur noch kapieren, dass auch der Preis wichtig ist und der Preis deutlich runter muss. Deutlich. Ich bin gespannt, wie das Gerät ankommt auf dem Markt. Sony wird es da schwer haben, wenn eben auch Samsung beispielsweise Geräte hat, die ich meine sogar besser ausgestattet sind für 1099 €. Und natürlich auch bei, braucht man nicht drüber zu sprechen, die Mate 30 Geräte beispielsweise, die alles wegpusten. Bald kommt das Huawei P40 auf den Markt, wird auch nicht teurer sein. Also ich würde sogar sagen, wird deutlich billiger sein als diese 1200. Und wird Leistungsdaten haben, dass man denkt, das Ding hier wäre ein Midrange-Gerät. So sieht es aus. Von daher weiß ich nicht genau, ob das Teil die Rettung für Sony wird. Im High-End-Bereich jedenfalls hat Sony ja da massive Probleme und auch Schwierigkeiten, seine mobile Sparte am Leben zu erhalten. Jedes Jahr wird darüber diskutiert, ob es noch weitergeht oder nicht. Ziemlich heftig. Bisher haben die es immer überstanden. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Das Xperia 10 Mark II, das wird es wesentlich günstiger geben für 370 €. Aber das wird auch eben eine maue Ausstattung haben, nämlich im Low-End-Bereich anzusiedeln sein mit 4 GB RAM und 128 GB Storage. Das ist eben jetzt 2020 Low-End. Sony hat das aber noch nicht verstanden, denn die denken, dass das Xperia L4 Low-End ist. Das kommt mit 3 GB RAM und 64 GB Storage und kommt auf 200 €. Dazu sage ich nur, damit sind jetzt bereits schon einige Apps nicht mehr lauffähig. Ja, und damit absolut nicht zu empfehlen. Sieht übelst aus. So, das war Sony. Black Shark. Die haben keine Performance-Probleme und auch keine Preisprobleme offenbar. Auch wenn der Preis noch nicht ganz bekannt ist, wissen wir schon mal, oder können wir ganz sicher davon ausgehen, dass es deutlich günstiger sein wird als das High-End-Gerät von Sony. Nur, dass es unwahrscheinlich viel mehr Leistung hat als das Sony-Gerät. Und da seht ihr das Problem. Das Black Shark 3 wird einen 4720 mAh Akku haben, nicht wie früher gesagt 5000 mAh Akku und wird zwei Akkus haben. Also das ist diese Angabe ist zusammen, aber sind gespaltet in zwei Akkus. Und das finde ich ganz interessant, weil das nämlich auch bedeutet, dass die Akkus robuster sind und nicht zu arg, wie sagt man, überlastet werden, ja, und dazu neigen, eben zu heiß zu werden. Also zwei Akkus, ja, und dass man nur 15 Minuten braucht, um eine der Batterien aufzuladen, also 2780 mAh draufzubringen, unglaublich gut. Das macht es möglich, weil das Teil mit 65 Watt auflädt, ja, und bringt ein 120 Hertz Bildwiederholfrequenz mit LPDDR5 RAM, Snapdragon 865 Prozessor, UFS 3.0 Storage und Dual Mode 5G. Das Teil haut das Sony in die Tonne. Ja. Was bleibt für das Sony ist eigentlich nur noch der Markenname. Ich liebe Sony. Ja. An Phones. Ich hätte wirklich sehr gerne, ja, ein Sony-Gerät mal wieder. Ja, aber was soll ich sagen? 1200 Euro werde ich für ein Gerät mit 8 GB und 256 GB Storage nicht ausgeben. Ja, also wenn das nicht deutlich günstiger zu haben ist, irgendwann in den nächsten paar Monaten, kommt das noch nicht mal in Betracht. Ja. Dann schon eben eher das Black Shark 3. Das Teil hat nämlich auch gleich hier bei den Benchmarks für Furore gesorgt. Nicht schlecht. Und was jetzt herauskam, ja, ganz neu, Black Shark 3 Pro 5G wird spezielle Hardware-Gaming-Buttons haben. Und damit ist auch eine Sache besonders im Vordergrund, nämlich das Gaming. Viele sagen ja, das ist das Gaming-Phone und so weiter. Nur, was ist da wirklich jetzt speziell Gaming? Das ist einfach nur ein High-End-Gerät. Ja, fertig. Ja, ein High-End-Gerät mit guten Leistungsdaten, aber mehr nicht. Aber hier sind tatsächlich zwei Schultertasten vorhanden. Das heißt, wenn man das Gerät im Landscape-Modus hat, hat man rechts und links oben, so wie man das gewohnt ist bei den Joypads von der PlayStation, links und rechts oben, ne, die Schultertasten, zusätzliche Funktionen, die sind Gold wert. Das kann ich euch gleich sagen. 3D-Shooter, ja, Problem ist das Schießen, wenn ihr gleichzeitig läuft, den Blickwinkel ändert, wie wollt ihr dann noch zusätzlich schießen? Und genau da könnt ihr dann nämlich oben, ja, mit einer der Schultertasten feuern und eben noch andere Funktionen machen. Das ist genau das, was man braucht als Gamer. Zusätzlich natürlich hat das Black Shark auch eine, ähnlich wie die Honor-Geräte, eine wunderbare Software, um eben zum Beispiel Spiele direkt aufzurufen, In-Game-Chats zu machen und so weiter und so weiter. Gar nicht so übel. Also auf das Black Shark 3 Pro 5G bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das dann auf dem Markt schlägt. Das Gerät, falls ihr es nicht wisst, Black Shark, kommt ja von Xiaomi. Microsoft will das Surface Duo vielleicht doch jetzt schon vorziehen und es bald auf den Markt bringen, ja, es soll wohl vorgezogen werden. Ursprünglich wurde es ja veranschlagt, dass es erst so gegen Ende des Jahres kommt, ja, aber offenbar sieht Microsoft, dass bei Leistungsdaten von 6 GB RAM und 64 GB Speicher das Gerät mit einem SD855, Snapdragon 855, wohl am Jahresende, also unter ferner liefen wäre. Ja, schon jetzt ist das natürlich nicht gerade ein State-of-the-Art-Gerät, aber hinsichtlich dessen, dass man hier ein schönes klappbares Display hat, aber wie, also ein vernünftiges klappbares Display, ja, nicht so diese faltbaren Displays, ja, sondern da ist zwar in der Mitte ein Streifen für das Scharnier, aber dafür halten die Bildschirme auch und es sind richtig gute Bildschirme, wo man nicht mit dem Fingernagel einen Kratzer reinmachen kann oder eine Vertiefung rein drücken kann, ja, unglaublich. Und deswegen finde ich das sehr innovativ, sehr interessant. Und das Teil soll dann auch mit Android kommen und 5,6 Zoll jeweils haben, also zwei 5,6 Zoll Bildschirme. Das ist doch eine fantastische Geschichte. Ja. Ich finde das wirklich gut. Also das macht Laune. Ja, da hat man ein Gerät, das man auch einigermaßen unterkriegen kann, kann es dann ausklappen, da hat man ein 10-Zoll-Tablet. Das ist ja der Hammer. Ich find's cool. Bin da echt mal gespannt und werde mir das dann auch mal angucken, wenn ich Zugriff darauf habe, was das dann kann. Wie gesagt, leistungsdatenmäßig haut einem das nicht aus den Schuhen, aber ist in Ordnung so. So, das, ja, Xiaomi arbeitet an einer, das finde ich sehr interessant, arbeitet an einer Hybrid-SIM Micro-SD-Karte. So, und bevor ihr sagt, oh, lame, gibt's doch schon, das ist doch schon uralt, so ein Dual-Slot, ja, wo man dann wahlweise entweder eine zweite SIM-Karte oder eine Micro-SD-Karte. Nein, das ist was anderes. Die arbeiten an einer SIM-Karte mit integriertem Speicher auf der Rückseite. Die schiebt ihr in einen Slot rein und dann habt ihr zum Beispiel zusätzlich 128 GB Speicher, ja, und die SIM-Karte. Das halte ich für einen interessanten Ansatz. Ja. Ehrlich gesagt, manchmal sind die simplen Lösungen ja die besten. Ja. Und ich finde gerade das ist sehr, sehr interessant. Klar ist natürlich gibt es ein Problem, diese SIM-Karten müssen von den Netzbetreibern ja ausgegeben werden. Und da sehe ich das hauptsächliche Problem. Vielleicht gibt es ja auch eine Erweiterung, ja, die quasi aus jeder normalen SIM-Karte so eine SIM-Karte macht, indem man einfach so eine Art Speicherkarten auf die SIM-Karte, ja, ich möchte fast sagen, klebt, ja. Und dann eben so einschiebt in den Slot. Mal sehen, was sich da Xiaomi einfallen lässt. Wenn sie clever sind, machen sie genau das. Dann kann man nämlich mit jedem Netzbetreiber weltweit diese spezielle Speicherkarte nutzen. Ja, und kann aus jeder normalen SIM-Karte quasi eine Dual-SIM machen mit Speicher plus SIM-Karte. Also, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall finde ich die Idee sehr gut. Damit kann nämlich Xiaomi deutlich Speicher sparen, also Entschuldigung, deutlich Platz sparen in dem Gerät, um Speicher unterzubringen. Sei es jetzt eben gerade dieser physische Platz für SIM-Karte plus Micro-SD-Karte, der ist ja dann quasi vereint, ja, räumlich. Das ist schon mal gut. Aber es könnte auch darauf hinauslaufen, dass eben ein spezieller Speicher genutzt wird, nämlich nicht einfach nur diesen normalen Flash-Speicher, den ihr kennt von Micro-SD-Karten, ja, sondern dass da echter, richtig guter Speicher verbaut wird, der oft beschreib- und löschbar ist. Ja. Und damit kann dann nämlich der interne Speicher sozusagen ausgelagert werden auf diesen Chip. Und dann hätten wir auf einmal ein Gerät, das vom Design her im Handy keinen Platz mehr vorsieht für den Speicher und außen kann man dann quasi wahlweise dann den 128 GB, 256 GB, 512 oder 1 TB Speicherchip zusammen mit der SIM-Karte einlegen und fertig ist. Cool, ne? Also die Möglichkeiten wären, wenn man drüber nachdenkt, hier vielfältig, was davon übrig bleibt, das wird man sehen. Vermutlich wird es eben auch da zusammenhängen, wie oder ob Xiaomi eben so eine Vertriebsstruktur überhaupt aufbauen kann. Die Dinger muss man nämlich erstmal bekommen. Samsung sagt, 16 GB RAM in Geräten wird bald normal sein und startet deswegen jetzt seine Next-Gen-Memory-Chips für 2020. 16 GB LPDDR5-Chips in Massenfertigung. Das heißt, das Zeitalter der 16 GB Smartphones im High-End-Bereich ist jetzt endgültig da. Und das freut mich sehr. Ob da jetzt eine Grenze erreicht ist, ja, möglicherweise, weil 16 GB ist schon eine ganze Menge. Ja. Damit kann man wirklich auch viele speicherintensive Apps zusammen im Speicher halten und damit eben auch das Gerät wesentlich schneller machen, als es bisher ist, ohne dass man mehr Rechenleistung für den Prozessor abziehen muss. Super Sache. Braucht man dann mehr, wenn ich jetzt mal denke, in 4 Jahren braucht man dann ein 32 GB Gerät? Ich glaube, irgendwann ist da tatsächlich dann eine Grenze erreicht. Man sieht es auch im PC-Bereich. Beim PC-Bereich waren es sehr viele Jahre lang 8 GB, ja, wo man gesagt hat, das ist State of the Art, ne? Gaming, zack, 8 GB muss sein, aber dann ist gut. Das konnte man viele Jahre, war diese Schwelle 8 GB vorhanden, obwohl vorher die Speichererweiterungen ja ständig erhöht wurden. 1 GB, also erstmal 512 ne, Megabyte, 1 GB, 2 GB, ja, 4 GB, und dann eben 8 GB. Diese Aufstockung ging relativ schnell. Ja. Aber seit dem 8 GB macht es wirklich ganz langsam. Und erst seit nicht allzu langer Zeit sind 16 GB jetzt auch Standard bei Gaming. Ja? Und da sehen wir jetzt, wo es dann auch irgendwann nicht mehr sinnvoll ist, noch mehr Speicher reinzubauen, weil andere Hardware-Bauteile da erstmal mitziehen müssen. Ja? Also wenn ihr 16 GB Speicher habt und nur 128 GB RAM, ja, ist es beispielsweise eine nicht so glückliche Kombination. Also da muss man zum Beispiel auch mehr RAM haben. Ja? Aber wir sehen es vom Computer, 16 GB RAM, also tut mir leid, 1 Terabyte, 2 Terabyte, 4 Terabyte, ja, das passt noch alles wunderbar dazu, ja, die Prozessoren müssen ebenfalls performant genug sein, das sind sie natürlich, aber auch hier gilt natürlich ein Snapdragon 865 mit 32 GB RAM. Unsinn, ja, sage ich mal, Unsinn. Ja, also das muss alles sich anpassen, ja, und ihr wisst ja, ich bin ein Verfechter von, man kann nicht genug RAM haben. Aber ich denke, dass 16 GB RAM dann auch tatsächlich erstmal so eine ganze Zeit lang das Maß aller Dinge sein werden. Anders bei 8 GB, sind wir ehrlich, 8 GB ist jetzt das Minimum. 10 GB, 12 GB, da gehen jetzt die Hersteller hin, ja, und da kommt eben jetzt Samsung auf den Plan und sagt, hier jetzt, ne, das 16 GB Zeitalter ist eingeläutet bei den Smartphones und ich denke, das wird es dann auch sein für eine ganze Zeit lang, für ein paar Jahren sehe ich da keinen Grund mehr, da mehr als 16 GB zu haben. Auch die Software muss da ja natürlich dann einen Schritt mitmachen, ja. Die Apps werden zwar immer größer, aber momentan, sage ich mal, sind also Apps, die 8 GB im Speicher haben, zwar vorhanden, aber sehr selten. 16 GB ist gleich das Doppelte wieder. Klar, das werden die Apps auch schaffen, ja? Aber es wird noch ein ganzes Stück länger dauern, bis diese Schwelle dann irgendwie hinderlich ist, wo die App-Entwickler dann sagen, also wir könnten schon ein bisschen mehr Speicher haben. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern dann. Wie gesagt, PC ist hier der Vergleichskandidat und da lief es eigentlich ähnlich ab. Black Shark 3 Pro 5G. Ja, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt und ich möchte euch auch die Benchmark-Scores sagen. Aktuell 620K-Score Und damit wird der Rekord gebrochen bei AnTuTu. Allerdings weiß ich nicht, ob die sehr viel und sehr lange diesen Rekord halten können, denn der nächste Anwärter, ich weiß leider nicht mehr genauer Typ, der von Realme wird da ein Gerät rauskommen, das ebenfalls hier möglicherweise diesen Rekord wieder bricht. Ja, und die Score ist tatsächlich bei 620.952 Punkte. Boah. Wahnsinn. Mich würde das mal wirklich interessieren im Vergleich zu so einem PC, was das an Rechenleistung ist. Also ich muss schon sagen, das muss schon ein guter PC sein. So ein Standard-Büro-PC wird da wahrscheinlich nicht drankommen an die Rechenleistung. Ja. Ist schon beeindruckend. Jedenfalls haut das Ding Galaxy S20 und Xiaomi Mi 10 weg. Und auch das IQ3, das bisher den Rekord gehalten hat. Ne? Das ist schon hammerhart. Wahrscheinlich geht es da auch um die Kühlung des Gerätes, das dann eben mehr Power zulässt. Ja? So, Kühlung des Gerätes, da habe ich doch noch was gesehen. Da gab es doch noch was. Ich glaube, das muss ich verschieben auf nächste Woche. Da war irgendwas ja, gut, hier ist es gut. Ich sage schnell, das Nubia Red Magic 5G, das hat nämlich einen Lüfter integriert. Tatsächlich einen Lüfter. Und der ist ja im Gehäuse drin und der hat Lüftungsschlitze und tatsächlich, es ist soweit, ja, das erste Smartphone mit Lüfter ist drin. Das seht ihr auch, oder könnt ihr euch schon vorstellen, dass das Teil natürlich auch entsprechend Leistung hat. Es gibt ein neues Smartphone, das jetzt auch Linux laufen lassen kann, und zwar im Dual-Boot-Modus. Der Cosmo Communicator, ne, das ist, hat sowohl ein Android-Teil als auch die Möglichkeit, eben Debian Linux zu nutzen, zusammen. Und hat eine richtige Tastatur, eine echte Tastatur, und das Teil kann man zusammenklappen. Ja, schön gemacht. Also nicht nur so eine Folientastatur, sondern eine ganz flache Tastatur, aber mit richtig schönen Tasten. Ja. Ein Platzwunder meiner Meinung nach. Leider kostet das Gerät ja, knapp 1000 Euro, also 960 Euro sind es, glaube ich, wenn man es umrechnet mit Mehrwertsteuer. Zwei Displays allerdings, einmal das große Display, wenn man es aufklappt. Wenn man zusammenklappt, bleibt noch ein ganz kleines Display, 1,8 Zoll hinten, das dann auch immer anbleiben kann, wo zum Beispiel Uhrzeiten, Notifications und so weiter angezeigt wird. Das hat einen MediaTek P70 Octa-Core-Prozessor. Schnell genug für diese Anwendung. 6 GB RAM, 128 GB Storage. Auch hier sage ich, für die Anwendung ist ausreichend, ist kein Gaming-Handy oder so. Ja. Debian Linux läuft das sehr gut drauf. Besser als Android mit dieser Ausstattung übrigens. MicroSD-Kartenreader ist auch drin, das heißt, man hat genug Speicherplatz für Sachen abzulegen. 5 Megapixel interne Kamera und 24 Megapixel externe Kamera. Dual-USB-C-Ports, 3,5 mm Klinkenstecker, Audioanschluss vorhanden, FM-Radios eingebaut, Bluetooth 4.2 und LTE-Empfang. Das Gerät hat auch ein Dual-SIM und einen 4220 mAh Akku. Meiner Meinung nach ist es ein sehr, sehr interessantes Gerät. Wenn es nicht ganz so teuer wäre, würde das auf die Wunschliste kommen. So ist es natürlich leider nur für verspielte Leute mit genug Kohle, die dann auch mal sagen können: Okay, ich hole mir mal einfach so das Gerät. Weiß nicht genau, ob man was damit anfangen kann, aber ich hol's mir mal. Ich hätte es gern, ehrlich gesagt, ja. Debian Linux drauf, auf dem Gerät, fände ich eine sehr sehr coole Sache. Ja. Ja. Naja, okay. Wie gesagt, der Preis macht es halt wieder kaputt. Ja. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant. Vielleicht wird es ja auch mal günstiger, der Nachfolger oder wie auch immer. Ja. Gut, hier mache ich ein Thema erst nächste Woche. Ich sehe, wir haben absolut keine Zeit mehr. Es ist schon viel zu viel Zeit vergangen hier. Nein, lieber Mann, haben wir heute wieder Themen. Das kommt halt eben, weil jetzt die ganzen Sachen, die von der MWC, beziehungsweise von der nicht stattgefundenen MWC nachträglich veröffentlicht wurden von den Firmen. Ja. Eine neue News-App für Huawei-Smartphones gibt es, beziehungsweise sie ist eigentlich nicht neu, aber jetzt ist die offizielle Partnerschaft besiegelt, nämlich Squid hat die Partnerschaft mit Huawei gemacht. Squid ist die News-App und schon seit geraumer Zeit wird in dem Browser von Huawei, beziehungsweise im Huawei Assistant auch schon die News von Squid angezeigt. Und auch die Squid-App ist bereits schon seit geraumer Zeit in der Huawei-App-Galerie zum Downloaden drin. Aber jetzt ist, wie gesagt, die offizielle Partnerschaft und wird auch jetzt vorinstalliert bei neueren Geräten und offiziell jetzt, wie gesagt, auch im Huawei Assistant. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht, die Wahl dieses Anbieters. Die sind ziemlich neutral und ich denke, das kann man durchaus vertreten. Kurze Hiobsbotschaft für die Nutzer von Galaxy S8 und vom Note 8. Es gibt kein Android 10 Update, das ist jetzt offiziell, aber nicht traurig sein. Ich meine, Note 8 ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt, ja. Irgendwann muss man halt einen Schnitt machen. Trotzdem dürfte es für manche ein kleiner Schock sein, dass eben jetzt ihr damals ziemlich teures Gerät eben doch nicht geupdatet wird. Aber c'est la vie, ne? Dann ebenfalls noch kurz, Instagram und Twitter werden verfügbar sein auf der Huawei App Gallery, genauso wie Facebook verfügbar sein wird in Zukunft. Ist jetzt auch, glaube ich, schon verfügbar. Auch das wurde klargestellt. Hier hat Facebook zusammen mit Huawei eben hier alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Somit keine Angst. Facebook, Instagram und Twitter werden weiterhin die Huawei-Geräte zumüllen. Nein, ich meine, werden weiterhin nutzbar sein auf Huawei-Geräten. Ja, genau. Wer es denn will. Moment. Ah ja, genau. Noch eine kurze Sache. Das Xiaomi 10, 8 GB mit 256 GB Storage wird ab dem 6. März verkauft werden. Also schon mal in die Kalender schreiben. Ja, ab dann geht's rund. Hehe. Da warten ja schon einige Leute drauf. OnePlus hat auch noch eine Ankündigung gemacht für eine Überraschung, ja, am 3. März, ja, das ist morgen, natürlich, ne, ist ja klar, ne? Morgen. und irgendwas soll da vorgestellt werden. Niemand weiß was davon. Äußerst mysteriös. Mal sehen, ob das jetzt nur irgendwelche Vaporware ist oder ob da tatsächlich schon was gemacht werden können. So, ich hätte zwar noch ein paar Artikel, aber die muss ich verschieben auf nächste Woche. Ja. Also keine Panik, die werden nachgereicht, weil da würde ich gern mehr darüber sagen und dafür haben wir jetzt einfach keine Zeit mehr. So, und jetzt mal gucken, was haben wir denn hier in der Community? Ich glaube, viel war da diesmal nicht los. Moment. Ich muss mal gucken, dass ich hier den richtigen Ansatz finde hier. Ach doch, es geht sogar noch. Am Anfang der Woche war mehr. Ja, das Huawei MediaPad Pro hat der Chris auch schon einen Link gepostet. Ja, dazu. Das wurde auch bei dem bei Cashys Blog behandelt und ja, ich finde es auch sehr beeindruckend. Ne? Ein Trailer wurde von Honor veröffentlicht über das Yo-Yo. Hey Yo-Yo! Ja? Yo-Yo ist ein neuer Smart Assistant von Honor. Aber die haben in dem Video auch noch viel, viel mehr gezeigt, nämlich eine ganze Palette von Smart Home Geräten, die eben miteinander vernetzt werden können, unter anderem auch das Smart Display, ja. Und wie gesagt, sehr, sehr viele andere Geräte, die es eben hier ermöglichen, sich gegenseitig zu steuern und als, ja, als Zusatz eben diesen neuen Assistant. Der Andreas schreibt dann Jojo, yet another dumb home assistant, halt aus China statt aus den USA. Ja, klar, aber lieber aus China als aus den USA, da wird man wenigstens nicht erpresst als Europäer. Ja, und wie gesagt, Jojo ist nur ein Teil der Smart Home Strategie von Honor. Und es bleibt die Frage natürlich, die bange Frage, ob das alles in Europa erhältlich sein wird. Ich hoffe es, weil bei mir tut sich jetzt gerade eine Lücke auf. Google ist nicht mehr, ja. Amazon als amerikanisches Unternehmen habe ich eigentlich nur noch mangels Alternativen. Ja? Und von daher wäre das jetzt eine schöne Abwechslung. Denn wenn meine Daten in China sind, brauche ich mir keine Gedanken zu machen, dass mich hier jemand ausspäht. So, okay, also hier ist noch was Schönes gepostet worden vom Chris. Und zwar Bluetooth-Ortung in der Wohnung, ja, um quasi die Bluetooth-Umgebung zu kartografieren. Auch das finde ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, finde ich genial, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich habe noch gesagt, dass der Algo gar nicht so einfach sein wird, weil man relativ ungenaue Ergebnisse hat, Messungen hat, die dann interpretiert werden müssen. Das heißt, man muss es auf die eigene Wohnung kalibrieren. Beispielsweise die Dicke der Wände spielt schon eine Rolle oder aus was für Material die Wände sind. Bei Stahlbetonwänden kannst du es gleich vergessen. Ja, ist das eine ganz andere Stärke, die eben hinter der Wand ankommt, ja, als zum Beispiel bei einer dünnen Gasbeton oder ne, Gasbeton Quatsch, bei einer dünnen Mauer. Ja. Also das musste dann kalibriert werden, aufwendig kalibriert werden. Vielleicht könnte man eben auch die Ortung dann doch lieber mit Bewegungssensoren machen, die man in den Zimmern noch mit anbaut, sodass man quasi das ja quasi so ein Algorithmus weiß, wo man da tatsächlich jetzt sich gerade aufhält, wo man hinläuft und so weiter. Ja. Aber das wäre alles ziemlich aufwendig. Und der Chris schreibt dann auch, leider muss ich feststellen, dass das Ganze noch zu unpräzise ist. Die Werte reichen nicht aus, um präzise zu schalten. Habe ein altes Smartphone schon zum Bewegungsmelder umfunktioniert für die Küche. Das zweite wird für das Wohnzimmer eingesetzt werden. Naja, also das ist zwar auch keine hundertprozentig sichere Lösung, aber ich denke, das wird auf jeden Fall eine einfachere und genauere Bestimmung sein, ja, mit den Bewegungssensoren. Ja, wenn man alleine in der Wohnung ist, ist das auf jeden Fall super. Wenn es mehrere Personen in der Wohnung sind, dann könnte der Sensor verwirrt werden, ne? Weil er dann nicht weiß, ja, Moment, ist er jetzt in dem Zimmer oder ist er jetzt in dem Zimmer? Ne? Das ist das Problem. Ne? Aber vielleicht gibt es da auch noch eine Lösung. Ja, gut, das war's dann mit der Community. Und jetzt muss ich hier noch gucken, die App der Woche. Emacs öffnen und hier ist es. Dragon Quest of the Stars. Ja, es blieb mir nichts anderes übrig, als diese App der Woche zu machen. Ja, nicht, dass es so schlimm wäre, sondern einfach, es ist ein Spiel. Ja, was ganz Neues, ne? Ein Spiel. Dragon Quest dürfte bekannt sein, ja. Square Enix hat hier die Rechte und es ist ein schönes RPG, speziell angepasst eben wieder für Smartphones. Das heißt, man hat ein paar Elemente eben abgeändert, sodass es recht einfach zu spielen ist auf dem Smartphone, was ich natürlich auch sehr, sehr gut finde. Wer Dragon Quest kennt und mag, wird das auch mögen. Ich selbst bin jetzt kein Dragon Quest Player, sage ich mal. Mich hat die Optik etwas gestört. Das super deformed Characters, aber eben das hat, naja, ich weiß nicht, das sieht so aus, als ob man einen Manga-Zeichner dazu gezwungen hätte, westlich zu zeichnen, ja. Macht die Augen wie in Marvel-Comics, ja. So ungefähr, ja, aber der Rest vom Körper passt nicht dazu. Grob gesagt, ja. Mir gefällt's vom Charakterdesign also nicht so gut, aber vom Spiel her, da gibt es absolut nichts zu deuteln. Das Spiel ist läuft flüssig, der Sound ist cool, der Ablauf des Spiels ist gut. Ja, das heißt, wie gesagt, ist ja wichtig beim Smartphone, dass man nicht zu viel Sachen hat, was zu kompliziert ist zu bedienen unterwegs. Ja, und das ist hier gegeben. Man kann also durchaus mal schnell spielen oder schnell mal hier Sachen abholen, die man täglich bekommt. Seinen Char aufrüsten mit Gegenständen, und da ist auch die große Stärke. Das Game ist natürlich ein Sammelspiel, ja. Und da wird auch Geld natürlich damit verdient. Entschuldigung, ganz klar. Also hier könnt ihr Lootboxen öffnen und dann Ausrüstungen daraus entnehmen für eure Chars, um dann eben mehr Abenteuer bestehen zu können. Das Spiel ist fair am Anfang, das heißt, man muss nicht gleich hier Unmengen an Geld investieren, um hier schon die ersten Erfolge zu verzeichnen. Man kann also erstmal ja, for free spielen und sich das auch genauer angucken, das Game. Man kriegt am Anfang auch eine ganze Menge Diamanten erstmal, gerade jetzt am Anfang, wo es noch in der Einführungsphase ist, gibt es extra Bonus. Und von daher ist das schon okay. Und man merkt schon gleich, ob das was für einen ist oder nicht. Ich finde es okay, wie gesagt. Es macht riesig Spaß. Und wenn man wenn man weiterkommt in dem Spiel, werden auch weitere Spielelemente freigeschaltet. Mit anderen zu zocken ist da möglich, ja. Adventurers kann man entdecken, sozusagen, ja. Und ja, man kann den Charakter ziemlich gut anpassen, so dass nicht alle gleich aussehen in dem Spiel. Das finde ich auch besonders gut. Das mag ich nicht, wenn immer nur so wenig Auswahl bei den Chars zur Verfügung stehen. Alle rennen dann mit dem gleichen Char rum. Das ist nicht schön. Das haben die hier ganz gut gelöst. Die Spielmechanismen sind unglaublich vielschichtig auch. Man kann so viele verschiedene Gegenstände, Ausrüstungen, Erweiterungen, Tränke, alles Mögliche sammeln, die man dann eben im Spiel auch braucht und nutzen kann, um eben mit seiner Party fertig oder weiterzukommen. Angriffe spezielle, die man eben zuordnen kann für einzelne Kämpfer. Es ist schon sehr umfangreich und trotzdem eben, das finde ich wichtig, nicht so schlimm, ja, dass es jetzt irgendwie negativ ist, sondern ganz im Gegenteil, der Spielmechanismus ist sehr, sehr gut für Smartphones. Jetzt habe ich natürlich hier die Chars, das Design. Ich muss mich entschuldigen, ja. Also, ich habe da was gesagt. So ist mir das halt jetzt vorgekommen, wisst ihr. Und habe dann tatsächlich vergessen, dass das Charakterdesign von dem berühmten Akira Toriyama ist. Schande über mein Haupt. Was habe ich denn da gesagt? Also, Akira Toriyama, der berühmte Manga-Artist, hat das gemacht, ja. Und wem das nichts sagt, Dragon Ball? Alles klar. Also, Mensch. Sorry. Natürlich, das beste Char-Design überhaupt, wenn man den Zeichenstil von Akira Toriyama mag. Okay. Alles klar. Also, Dragon Quest of the Stars im Play Store, kostenlos erhältlich, natürlich als Free-to-Play-Game. Ja, mit möglichen nachher anfallenden Kosten, ja, genau. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, in der Community könnt ihr das loswerden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die könnt ihr sehen, wenn ihr bei eurem Podcast-Client hier die Shownotes bzw. die wie auch immer geartete Info zu der Folge aufklappt. Ja, ist ja bei jedem Podcast-Client anders. Und dort findet ihr dann entsprechenden Link bzw. einen QR-Code zum Scannen, wenn ihr es am Computer hört. Einfach mit dem Handy abscannen und dann kommt ihr auf die Line-Community. Line, the best messenger of the world, ganz klar. Da könnt ihr dann hier auch kommunizieren. Freue ich mich immer drüber. Und damit sag ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die grünen, kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.